Abschnitt 34 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Himmelfahrt der Tonka Jibenice. Zweites Bild. Im Fegefeuer. Im Hintergrund zwei Bogentüren. Die eine, in Himmelblau und Gold, trägt die transparente Inschrift Himmel. Die andere ist schwarz-rot und heißt Hölle. Rechts und links von jedem der beiden Eingänge sind Schilderhäuschen in den entsprechenden Farben. Vor dem blau-goldenen Tore trippeln zwei Engel als Wachposten, den Palmwedel geschultert, auf und ab. Vor dem Höllentor besorgen, sich schüttelnd, zwei geschwänzte Teufel mit Ruten den Wachdienst. Über beiden Toren leuchten Mond und Sterne. Wolken schweben über dem ganzen Raum. Eine Tafel besagt, das Rauchen ist gesundheitsschädlich und daher verboten. Vorne ein Gerichtstisch, an dem der Präsident des obersten Gerichtshofes mit langem weißen Bart und ebensolchem Haupthaar eingeschlafen ist. Zwei Gerichtsschreiber, der himmlische und der höllische, markieren eifrige Arbeit. Der himmlische Gerichtsschreiber. Monokel, aufgezwirbelter Schnurrbart, springt auf. Hosianna, der Alte schläft. Zum Teufel noch einmal, jetzt hab ich keine Zigarette. Der höllische Gerichtsschreiber. Um Gottes Willen, ich auch nicht. Einer der Höllenposten wirft dem Teufelsschreiber eine Zigarette hin. Nimm nur, Genosse. Der höllische. Danke, Genosse. Einer der Himmelsposten reicht dem Himmelsschreiber mit einer Verbeugung seine Dose. Wenn ich mir ergebenst gestatten darf, dem Herrn Gerichtssekretär allergehorsamst eine Zigarette anzubieten. Der himmlische nimmt. Schon gut. Der Himmelsposten tritt unter einer Verbeugung ab. Zum Teufelsschreiber. Haben Herr Kollege vielleicht Feuer? Der höllische. Wozu haben wir denn den Höllenbrand? Er öffnet das Tor und zündet sich die Zigarette an. Lärm wird hörbar. Der himmlische. Das ist ein Höllenlärm. Psst, Ruhe! Silenzium, Schweinebande Elende! Der höllische, ins Tor hineinschreiend, Herr Gott, wenn jetzt nicht gleich Ruhe wird, so lasse ich eine glühende Schwefeldusche auf euch los, Lausbubenverfluchte! Er gibt dem himmlischen mit seiner Zigarette Feuer. Der himmlische, vermaledeite Stinker, ich bin schon ganz nervös davon. Ekelhafter Dienst hier im Fegefeuer. Immerfort die langen Verhandlungen, und will man sein römisches Recht studieren, so muss man den ganzen Tag das Gewimmer aus der Hölle anhören. Wehleidige Schlappschwänze, die Kerle müsste man alle an die Wand stellen. Der höllische, das wäre eine schöne Demokratie, jeder muss wimmern können, wie er will. Der himmlische, na, ich muss schon sagen, mir war das alte Regime lieber. Der höllische, schreiend, ja, für Sie und Ihresgleichen. Der Präsident des obersten Gerichtshofes ist infolge des Streites erwacht und läutet mit der Tischglocke. Ruhe, ich kenne keine Parteien, ich kenne nur Seelen. Alle verlöschen ihre Zigaretten und nehmen eiligst ihren Dienst auf. Von links hört man Pferdegetrappel, Wagenrollen und Peitschenknall. Der Polizist. Ich melde gehorsamst der letzte heutige Transport von der Erde. Drei Seelen. Er legt dem Präsidenten das Protokoll hin. Der Präsident. Führen Sie die Seelen vor. Inzwischen sind streitend Tonka, Upechpava und Natscharadetz aufgetreten. Tonka zu Natscharadetz: Und du mich zweimal, du alter Feinschmecker. Natscharadetz: Was man sich alles gefallen lassen muss. Wieso kriechen Sie als Erste herein? Sie waren doch nicht die Erste. Tonka: Unterhalt dich nicht. Ich warte schon 52 Jahre darauf. Sie schiebt ihn zurück. Upechpava: Ach ja, mit Frechheit kommt man am weitesten. Tonka: Ich werde doch nicht draußen warten, bis ihr mich hier beredet habt, ihr halbseidenen Kavaliere. Der Präsident, läutend: Ruhe im Himmel! Die Seelen setzen sich dort auf die Bank. Natscharadetz: Gestatten Sie höflichst, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Mungo Natscharadetz, Kaffemilantrich. Ich bitte um Aufenthaltsbewilligung im Himmel. Der Präsident: Warten Sie, bis Sie gerufen werden. Natscharadetz: Vielleicht kann ich früher dran kommen. Ich bin momentan effektiv pressiert. Vertraulich: Ich lass mir's gern was kosten. Der Präsident: Was fällt Ihnen ein? Sie atmen hier Himmelsluft. Natscharadetz: Na, ich mach auch ihr Luftgeschäft mit Ihnen. Der Präsident: Setzen Sie sich sofort hin. Aus dem Protokoll lesend: Barbara Upechpava. Natscharadetz: Risches. Upechpava: Hier. Der Präsident: Die Akten. Der Polizist bringt aus dem Regal die Akten. Der Präsident blättert. Haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Upechpava, erschrocken: Zu meiner Verteidigung? Ich habe doch immer ein frommes Leben geführt. Der Präsident: Simuliert haben Sie. Sie sind eine Heuchlerin. Upechpava: Aber der hochwürdige Herr Geistliche hat mir doch ausdrücklich versprochen, dass ich direkt in... Der Präsident: Marsch in die Hölle. Upechpava, plötzlich schimpfend: In die Hölle? Gemeinheit, Schweinerei! Ich werde euch schon zeigen, Bagage Miserable! Das lasse ich mir nicht gefallen! Die beiden Teufelsposten packen die sich Sträubende und Schimpfende und befördern sie mit Fußtritten ins Höllentor, aus dem in dem Augenblick, da es sich öffnet, ein Feuerschein aufleuchtet. Der Präsident, aus dem Protokoll: Mungo Natscharadetz. Natscharadetz: Womit kann ich dienen? Der Präsident, zum Polizisten: Die Akten. Tonka: Und ich soll wohl hier versauern. Wie lange dauert diese Komödie noch? Der Himmlische: Seien Sie ruhig und warten Sie's ab. Tonka: Ich habe lange genug gewartet. 52 Jahre warte ich auf meinen Weihschlapp. Ich will direkt in den Himmel, sonst misch ich hier auf. Der Himmlische: Halten Sie den Mund. Tonka: Vor Ihnen, Sie abgeschleckter Seidenpinscher, was? Der Höllische und die beiden Höllenposten suchen, sich schüttelnd und die Zungen bleckend, sie zu erschrecken. Hu, hu, hu. Tonka bricht in Lachen aus. Herrgott, sind das Gedärme! Ihr wollt mir Angst einjagen? Sie machen Hu, Hu, Hu auf mich und sehen aus wie eine Laus im Pelz. Damit erschreckt man bei uns Kaschkinder. Verkriecht euch mit euren Schwänzen. Die drei Höllenfunktionäre verkriechen sich beschämt in die Schilderhäuschen. Tonka zum Polizisten: Ha, mit so einer Maskerade wollen die an mich heran. Ha, ha, geben Sie mir eine Zigarette. Der Polizist droht mit dem Gummiknüppel: Ruhe! Tonka: Lassen Sie den Bärenzucker stecken. Ich bin dem Zuzeln schon längst entwachsen. Stecken Sie mir lieber eine Zigarette in den Mund. Der Himmlische, aufspringend, verrückt geworden, das Rauchen ist in sämtlichen Räumlichkeiten des Jenseits streng verboten. Nur den heiligen Seelen im Himmel ist das Rauchen gestattet. Der Präsident, ruhig zu Tonka, seien Sie endlich still. Tonka, eingeschüchtert, Tepik, jetzt habe ich alles verpatzt. Jetzt ist's Essig mit dem Himmel. Der Präsident, in den Akten des Natscharadetz blätternd, Mungo Natscharadetz, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Natscharadetz, Shemai Israel, zu meiner Verteidigung? Ha, Verteidigung ist sehr gut. Hätte ich gewusst, dass ich hier eine Verteidigung brauche, so hätte ich mir den Doktor Bediener mitgenommen, soll ich leben und gesund sein. Ich bitte Sie, Herr Himmelspräsident, lesen Sie sich da meine Pate durch. Erscheint morgen im Prager Tagblatt und in der Tribuna. Er liest mit bewegter Stimme. Tief betrübt geben wir Nachricht von dem Hinscheiden des hochverehrten Herrn Mungo Natscharadetz. Des hochverehrten, das bin ich, bitte. Seniorchef des bestrenommierten Café Melantrich, Prag 1, Melantrichowa 8. Tonka, das alte Drecksbeisel. Natscharadetz zu Tonka, Ihnen gesagt, hineingelassen zu werden zu dürfen. Weiterlesend, Melantrichowa 8, von 9 Uhr abends an Konzert einer Damenkapelle. Tonka, Konzert! Auf einer zerbrochenen Mandoline haben Sie gezupft, als ob Sie Läuse knicken würden. Natscharadetz zu Tonka, was Sie schon von Kammermusik verstehen. Weiterlesend, ein Mann von hoch prima Charakter. Bitte, das steht da. Der Präsident nimmt das Papier und gibt es dem Höllischen. Schmeißen Sie das in die Hölle. Der Höllische nimmt die Todesanzeige und wirft sie ins Höllentor, aus dem es rot aufleuchtet. Ein Stück Papier für besondere Zwecke. Natscharadetz, meine teure Todesanzeige, 500 Katsche. Der Präsident, dafür haben Sie die Hölle umsonst. Die Höllenposten packen den zeternden Mungo Natscharadetz und jagen ihn mit Fußtritten in die Hölle, aus der wieder der rote Lichtschein hereinfällt. Natscharadetz in der Hölle. Ah, Mandelik und Sinaiberger und Rubitschek, ihr seid's auch schon da? Der Präsident liest. Antonie Havlova. Tonka, na endlich, um was geht's? Der Präsident zum Polizisten. Die Akten. Der himmlische und der höllische Gerichtsschreiber, die beiden Doppelposten und der Polizist schleppen Akten herbei und legen sie auf den Tisch. Der Präsident, die Titel der Aktenstöße lesend, Geheimprostitution, schwere körperliche Beschädigung, öffentliche Gewalttätigkeit, Ruhestörung, Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit, Verunreinigung öffentlicher Plätze. Tonka, no, ich dank schön. Diese Schmierereien haben Sie hier auch? Der Präsident, lesend, Antonie Havlova, Sie sind 32-mal polizeilich und 4-mal gerichtlich vorbestraft. Tonka, immer unschuldig, Herr kaiserlicher republikanischer Landesgerichtsrat, immer unschuldig, so wahr ich lebe. Der Höllische und der Himmlische, erschrocken, wer lebt? Tonka, ach, Sakra, ich bin ja tot, Das habe ich in der Aufregung ganz vergessen. Der Präsident: Antonie Havlova. Tonka: Naja, so heiß ich. Der Präsident: Sie haben auch noch einen anderen Namen, einen Spitznamen. Tonka: Den hat doch jede von uns. Der Präsident: Und wie nennt man Sie? Tonka: Zögernd: Mich nennen Sie die Tonka Gibenice. Der Präsident schiebt die Akten fort: Und wie kommen Sie zu diesem Namen? Tonka: Ausbrechend: Das geht Sie einen großen Schmarrn an. Das sind meine ureigensten Privatangelegenheiten. Das kommt in keinem Akt vor und da hat sich keiner hineinzumischen. Das wäre ja noch schöner, dass jeder in meine privaten Sachen seine Nase hineinstecken könnte. Oho, da sind Sie kurz auf mich. Darüber gebe ich keine Auskunft und wenn es Ihnen nicht passt, so können Sie mich gleich dort durch dieses schwarze Pimperl in die Hölle schmeißen lassen und mir einheizen, dass mir das Terpentin aus den Augen rinnt. Aber säkieren lasse ich mich nicht. Da können Sie lange lauern. Kujonieren kann man mich auch nicht. Das hat nicht einmal der Kommissär Draschner fertiggebracht. Über meine Privatsachen rede ich nicht und wenn Sie mich auseinanderreißen. Und basta fitli. Der Präsident, Sie fest ansehend: Aber Sie haben ja auch bei Lebzeiten manchmal diese Geschichte erzählt. Tonka, ruhiger: Das ist ganz etwas anderes. Wenn mir jemand beim Halanek 5 Gläschen Alasch gezahlt hat, so habe ich ihm dafür die Geschichte zum Besten gegeben. Das war die Taxe, aber zwingen lasse ich mich nicht. Der Präsident, lächelnd: Alasch haben wir zwar nicht, aber ein Glas Äther können Sie bekommen. Er gibt ein Zeichen, woraus sich aus den Wolken eine Flasche niedersenkt. Tonka: Schau, schau, die himmlischen Heerscharen gießen sich auch manchmal eins in die Trompete. Der Präsident: Ich nicht. Der himmlische, entrüstet: Ich gewiss nicht. Der höllische: Jetzt bleibt's also auf mir kleben, wie immer. Jetzt sind wir die Alkoholiker. Der Präsident: Geben Sie ihr ein Glas. Tonka: Ach, wozu ein Stamperdell? Ich könnte es mit hinunterschlucken. Glauben Sie mir, am besten trinkt sich's von der Quelle. Sie trinkt aus der Flasche. Präsident, der höllische und der himmlische, nacheinander: Genug, genug, genug. Tonka setzt ab und lässt die Flasche baumeln. Dankeschön. Ganz gut schmeckt das. Ich habe das nie getrunken. Beim Halanek gibt's keinen Äther. Kriegt man das in der Hölle auch? Der Präsident: Nein, nein, aber erzählen Sie jetzt. Tonka: Also, hoher heiliger Gerichtshof, das ist schon eine alte Weste. Das ist schon gar nicht mehr wahr. Das war im Jahre 1892. Am 12. August war das. Der Präsident: Da sind es heute 30 Jahre. Tonka, erstaunt: Meine Seele, auf den Tag 30 Jahre. Na und? Misstrauisch: Habe ich mich nicht auf Erden genug damit geärgert? Wollen Sie mir hier oben auch noch aus dieser Geschichte einen Vorwurf machen? Wollen Sie mir hier auch aus der Sache einen Strick drehen? Was wollen Sie denn von mir? Der Präsident: Erzählen Sie nur ruhig. Tonka: Also, ich war damals im Salon Kutzki angestellt. Ein sehr feines Lokal. Der Präsident: Ja, das öffentliche Haus in der Plattnergasse, Ecke Saatzergässchen. Tonka: Da schau her, Sie kennen das? Haben Sie vielleicht auch dort verkehrt? Alle lachen. Der Präsident, sich streng umsehend: Ruhe. Tonka: Sagen Sie auf Ehre und Gewissen, Herr Präsident, was war das für ein Geschäft? Na, was für eins? Alle lachen. Der Präsident, verlegen hüstelnd: Naja, ein Gans. Tonka: Na, sehen Sie, es war ein sehr nobles Etablissement. Die feinsten Gäste haben bei uns verkehrt. Das werden Sie mir doch bestätigen. Alle lachen. Der Präsident: Ruhe! Zu Tonka: Erzählen Sie weiter. Tonka: Also ich war damals bei Kutski in der Plattnergasse. Ich war die schönste von den Damen. Der Himmlische hüstelt. Tonka: Husten Sie nicht, dass Sie nicht ersticken. Wenn ich sage, ich war die schönste von den Damen, so können Sie mir das glauben. Heute bin ich ja ein alter Schlampen. Was hätte ich also davon, mich damit zu rühmen, nicht? Aber damals war ich die blaue Tonka. Ich habe nämlich schöne blaue Augen gehabt und bin immer in einem blauen, atlassenen Empire-Kleid herumgegangen, mit Ajour-Strümpfen und Lackschuhen. Wenn ich in den Salon hinuntergekommen bin, haben immer schon 5 bis 6 feine Gäste auf mich gewartet. Und um 4 Uhr früh, bevor Feierabend gemacht worden ist, haben sie sich vor meinem Zimmer angestellt wie zur Polonaise. Ganze Fronten. Jawohl, so eine Stramanda war ich. Alle Damen, Sie wissen, die Kolleginnen, haben mich beneidet. Der Präsident: Na, und was war am 12. August 1892? Tonka: Ja, also am 12. August sitzen wir, alle Damen, in der Küche beim Nachtmahl. Da kommt der Detektivinspektor Lederer mit einem Baschar vom Strafgericht, so einem Gefängniswärter, wissen Sie, und tuschelt mit der Frau Kutski. Wir haben gehört, wie die Alte sich aufregt, und der Lederer sagt, er hat genug davon, von einem Puff ins andere zu laufen, und wenn die Kutski Schwierigkeiten macht, so wird ihr nächstens die Polizei auch Schwierigkeiten machen. Natürlich hat die Alte sich mit der Polizei nichts anfangen wollen, nur, und da kommt sie mit dem Lederer zu uns nach hinten, und er fragt, ob eine von uns Damen nicht ins Strafgericht gehen möchte, zum Ferdinand Prokopek. Frau Kutski hat gesagt, sie gibt der Betreffenden noch 10 Gulden extra. Natürlich hat sich keine gemeldet. Der Präsident: Es hat sich ja doch eine gemeldet. Tonka: Nein, hoher Heiliger Gerichtshof, es hat sich keine gemeldet. Ganz Prag hat ja gewusst, dass der Prokopek morgen gehängt wird, weil er 3 Mädel erwürgt hat. Eine bei Brandeis, eine bei Kritsch und die restliche hat er ins Wäldchen bei Hotkowitschka gelockt. Alle 3 hat er sie erwürgt. Und dann hat er die Leichen verstümmelt. Ein scheußlicher Kerl. Und so hat er auch auf dem Bild ausgesehen, das von ihm im Praschki Illustrowani Kurier war. Ein alter Strolch mit zerfressenem Gesicht. Das Kotzen ist einem angegangen, wenn man nur die Fotografie angeschaut hat. Pfui Teufel! Sie nimmt die Flasche. Sie gestatten schon. Trinkt. Der Lederer, der Detektivinspektor, hat eine Dame gebraucht, die zum Prokopek auf den Karlsplatz geht, weil der sich gewünscht hat, ein Mädchen bei sich zu haben. Und wenn einer hingerichtet wird, muss ihm sein letzter Wunsch nämlich erfüllt werden. Der Himmlische, devot zum Präsidenten: Herr Präsident, wissen, das alte Scortum Scorto. Tonka: Was ist los? Der Präsident: Das ist aus dem römischen Recht. Tonka: Das muss eine schöne Schweinerei sein. Bei uns gilt das nicht. Es hat sich also keine gemeldet. Der Präsident: Es hat sich doch eine gemeldet. Tonka: Nein, hoher Heiliger Gerichtshof, das muss ich doch besser wissen. Es hat sich keine gemeldet. Nicht einmal die Ludmilla wollte gehen, nicht einmal für 1000 Gulden, hat sie gesagt. Und sie war doch die mieseste von uns. Das werden Sie ja noch wissen. Der Präsident: Weiter, weiter. Tonka: Weil also keine von den Damen zum Prokopek gehen wollte, so hat die Frau Kutski zur Olga Petrikova gesagt, sie soll sich anziehen und mit dem Baschar ins Strafgericht gehen. Die Olga Petrikova, müssen Sie wissen, war damals nur Bedienerin bei uns. Dreiviertel Jahre vorher war sie noch Dame gewesen, aber dann ist sie krank geworden und wie sie vom Jankowski zurückgekommen ist, hat sie so alt und hässlich ausgesehen, dass man sie unmöglich in den Salon lassen konnte. So eingefallene, fleckige Wangen hat sie gehabt und rote Augen. Die Haare fielen ihr aus und immerfort war sie heiser. Furchtbar. Sie trinkt. Die Kutski wollte sie ja nicht mehr aufnehmen, aber weil sie so gebrätscht hat, die Olga, dass sie sich umbringen wird, hat man sie auf dem Sofa im Doktorzimmer schlafen lassen und hat ihr das Essen gegeben. Dafür hat sie eben aufräumen müssen und hat nicht mehr Olga geheißen, sondern Frau Petrikova. Weil nun keine von uns hat zum Prokopek gehen wollen, hätte die Olga mitgehen sollen. Da hat sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat aufgeschrien. Aufgeschrien ohne Stimme. Lieber schmeißt sie sich in die Moldau, hat sie gesagt, und hat gezittert wie Sulz. Da fällt mir plötzlich ein zu sagen, ich gehe zum Prokopek. Der Präsident, interessiert, so, so. Tonka, na, also dann bin ich mit dem Gefängniswächter losgezogen, bis unter den Karlsturm. Damals war ich zum ersten Mal dort. Im Aufnahmsbüro waren ein paar Aufseher, die haben so blöd gemeckert. Gute Unterhaltung wünschen wir Ihnen, Fräulein. Und dann haben sie mich abgetätschelt, ob ich nicht ein Messer oder einen Strick für den Prokopek mitbringe. Sie haben Angst gehabt, dass ich Ihnen die schöne Hinrichtung verderben könnte. Und ein junger Aufseher hat ganz traurig zu mir gesagt, »So ein hübsches Mädchen«, »Schämen Sie sich nicht?« Er hat eben auch geglaubt, ich mache es wegen der paar Gulden. Ich habe ihn aber nicht aufgeklärt. Ich habe mir gedacht, für mich und hinter mich, was ist mir in das, was er glaubt? Na, und dann haben sie mich in die Zelle von diesem Prokopek geführt. Sein Bild habe ich schon aus dem Kurier gekannt, das habe ich Ihnen, glaube ich, schon erzählt. Aber er war noch viel ähnlicher als auf der Fotografie. Er hat eine so schmierige Zuchthauskluft angehabt und lauter Stoppeln und Wimmern im Gesicht. Sie macht einen langen Zug aus der Flasche. Wie ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich nur schon wieder draußen wäre. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Wenn ich schon einmal da bin, soll er sich auch mit mir freuen. Ich weiß, was ich meinem Beruf schuldig bin. Ich habe ihm also gleich gesagt, Ihr Bild habe ich schon im Kurier gesehen, hat mir gleich gefallen, deshalb bin ich gekommen. Da hat er etwas ganz Ordinäres zu mir gesagt. Ich soll ihn am... Der Präsident, sie abwehrend unterbrechend, am Buckel steigen. Tonka, oh nein, noch viel gemeiner. Sie verstehen schon, Hoher Gerichtshof, ich brauche mich hoffentlich darüber nicht zu verbreitern. Das wäre mir peinlich. Nach einer halben Stunde sagt er zu mir, »Jetzt kannst du gehen.« Ich war sehr froh. Ich habe ja so eine Angst gehabt, er wird mich vielleicht auch erwürgen, wie die drei Mädeln. Aber wie ich ihm die Hand geben will, hat er mir plötzlich leid getan. Ich habe mir gedacht, morgen holt ihn der Wohlschläger. Der Himmlische, zum Präsidenten, »Hoc est nomen carnificis pragensis.« Tonka, »Oh nein, nicht deshalb, da irren Sie sich sehr. Dafür habe ich ganz andere Gäste gehabt. Die waren ein bisserl fescher und tausendmal besser gestellt, aber er hat mir wirklich leid getan. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich möchte gern noch ein bisschen bleiben. Da hat er wieder so etwas gebrummt wie vorher, Sie wissen schon.« Der Präsident, Ja, ja, Sie brauchen es nicht zu wiederholen. Tonka: Nein, nein, ich sage es ja nicht. Ich erwähne nur, dass er wieder so etwas Unfeines gesprochen hat. Aber es hat ihn doch sehr gefreut, das hab ich schon gemerkt. No, und um 2 Uhr nachts bin ich dann nach Hause gerannt und bin gleich auf mein Zimmer gegangen und wollte mich schlafen legen. Da sehe ich, dass mir meine Kolleginnen, die Damen, diese Schweine, einen Galgen aus Pappendeckel auf den Nachttisch gestellt haben. Mit so etwas macht man doch keine Witze, Hoher Gerichtshof, nicht wahr? Ich habe das zerrissen und mich schlafen gelegt. Wie ich am Nachmittag zum Frühstück hinunterkomme, haben schon alle die Hinrichtung in der Zeitung gelesen und haben mich gefrotzelt. Die ist stolz geworden, weil ihr Schamster erhöht worden ist. Im letzten Augenblick hättest du bei ihm bleiben sollen, wenn einer hochgezogen wird, so. Du, das ist ein schüchterner Mensch gewesen, der Prokopek. Er hat sich ziehen lassen. Du wirst, hör ich, ins Seilergässchen übersiedeln, aus Pietät. Mach dir nichts draus. Nicht jeder kann in der Luft reiten. Schlepp uns nur keinen kleinen Prokopek ins Haus, sonst erwürgt er uns noch alle. Je mehr ich mich geärgert habe, desto mehr haben mich die Ludern gefrotzelt. Wütend bin ich auf mein Zimmer gelaufen. Wie ich abends in den Salon hinunterkomme, in meinem blauen Empire, was mir so gut gepasst hat, Sie erinnern sich doch noch? Der Präsident: Ja, ja. Tonka: Haben die Dreckschleudern wieder zu frotzeln angefangen. Tonka Gibernice und so. Und denken Sie, diese Gemeinheit. Den Gästen haben Sie es auch erzählt. Das ist doch unlauterer Wettbewerb. Meine Freier haben mich nicht einmal angeschaut. Weinend: Um 1 Uhr ist der blonde Mirko gekommen. Der war schon 3 Vierteljahre mein Geliebter. Ich hab den Lausbuben, den Elenden, so schrecklich gern gehabt. Nie mehr werde ich einen so gern haben. Ein feiner Junge. Er war immer so nobel angezogen. Sie werden sich ja noch an ihn erinnern, Herr Gerichtshof. Er ist immer am Mitteltisch gesessen, mit gelben Handschuhen und einer gelben Seidenkrawatte. Ein sehr vornehmer Mensch. Also ich will mich zu ihm setzen. Da schreit er durchs ganze Lokal, dass es alle hören. Bevor der Wohlschläger zu mir kommt, lasse ich dich schon rufen. In Schluchzen ausbrechend: Und dann ist er mit der polnischen Wanda aufs Zimmer gegangen. Das hätte er mir nicht antun sollen. Das nicht, das nicht. Der Präsident: Beruhigen Sie sich, Tonka. Erzählen Sie nur weiter. Tonka: Am nächsten Tag bin ich aus der Plattnergasse weggelaufen. Am Klarow haben Sie mich aufgenommen, bei der blauen Nudel. Der Präsident: Blaue Nudel? Tonka: Das werden Sie nicht kennen. Das ist ein ganz kleines Puff, gegenüber vom Blindeninstitut. Der Höllische: Aber ich kenne es. Tonka: Ja, Sie werden es kennen. Ach Gott, das war mit Kutzki gar nicht zu vergleichen. Da habe ich kein blaues Empire gehabt, keine Ajourstrümpfe und keine Lackschuhe. Und was mir am meisten gefehlt hat, wissen Sie, was mir am meisten gefehlt hat? Der Präsident: Na, was denn? Tonka: Das Grammophon. Sie erinnern sich doch noch an das große Grammophon bei Kutzki. Der Präsident: Ja, ja. Tonka: Da habe ich so gerne getanzt, wenn es gespielt hat. Du bist meine Rakatschda, Rakatschdika, Rakatschda. Alle singen in den gleichen Bewegungen, während die Wolken zu schaukeln beginnen. Du bist meine Rakatschda, Raka. Der Präsident, sich besinnend: Psst, Ruhe. Alle sind still. Der Präsident sieht die Beisitzer und Wachposten strafend an. Skandal! Zu Tonka: Weiter. Tonka fängt wieder zu singen an, Rakatschditschka, Rakatschda. Der Präsident: Ruhe, sind Sie verrückt geworden? Tonka: Aber Sie haben doch gesagt, weiter. Der Präsident: Weiter erzählen sollen Sie. Tonka: Ach so. Ja, also das Grammophon hat mir, wie gesagt, sehr gefehlt. Nein, Kutzki und die blaue Nudel, das war wie Tag und Nacht, hoher Gerichtshof. Den Unterschied sollen Sie Orgel spielen können. Ich war aber nur 3 Nächte da. In der 3. Nacht ist ein Gast gekommen, der mich vom Kutzki her gekannt hat. Und der Krenn hat die ganze Geschichte gleich ausgequatscht. Die Damen haben sowieso einen Rotzneid auf mich gehabt, weil ich eine Neue war und den schönsten Körper gehabt habe. Gleich hat's wieder geheißen, Tonka Jibinitze. Das war ein richtiges Fressen für die. Tonka Jibinitze. Unter solchen Umständen ist es schwer, in einem Lokal zu arbeiten. Das müssen Sie ja einsehen. Da bin ich wieder von der blauen Nudel weg und auf die Straße gegangen. Ja, ja, was ist mir denn anderes übrig geblieben als der Strich? 30 Jahre lang bin ich so gegangen. Keine Müdigkeit vorschützen, und ich habe auch Gott sei Dank jeden Abend wenigstens einen Freier gefunden. Der Himmlische, ironisch: Nulla dies sine linea. Tonka: Was heißt das schon wieder? Der Präsident: Das heißt, kein Tag ohne Strich. Tonka: Aber wirklich? Zuerst bin ich auf der Wallstadt gegangen. Dann bin ich in der Zeltnergasse bis zum Pulverturm gegangen, 10 Jahre lang. No, und dann war ich Ecke Graben und Wenzelsplatz. Vor ein paar Wochen hat mir mein Passack so einen Pelzmantel versprochen. Geste: Damit ich auch in der Ferdinandstraße und in den noblen Kaffeehäusern verkehren kann. Gerührt: Aber das habe ich nicht mehr erlebt. Ist denn das ein Wunder? Die Straße ist das Furchtbarste, was es gibt. Was man von der Polizei ausstehen muss und von der Quartierfrau, jeden Tag schikaniert sie einen mit etwas anderem und jeden Tag schraubt sie den Zins in die Höhe. Und alles muss man sich gefallen lassen, alles allein besorgen, bei Tag, wo man doch schlafen soll. Und wenn man was einkaufen geht, einen Hut oder eine Bluse oder pikante Wäsche, man kann doch nicht in Flanell herumlaufen, dann begaunern einen die Verkäufer. Jeder glaubt, unser einer muss gewurzt werden. Und woher kommt das, unser ganzer schlechter Ruf? Der Präsident: Na, woher glauben Sie? Tonka: Das kann ich Ihnen genau sagen. Das kommt nur von den Fräuleins auf der Promenade, von diesen Flitscherln. Das sind solche Rotznasen, die nichts gelernt haben und nichts können, und die glauben, wenn sie einmal auf den Flammen gehen, dann sind sie schon Huren. Ein Dreck sind sie. Und sehen Sie, die halten sich nicht sauber, gehen zu keiner Kontrolle, und von ihnen kommen dann die ganzen Krankheiten. Aber diese Flundern haben gerade die meisten Kundschaften. Und wir müssen stundenlang strichen, bis wir einen Freier erwischen. In der Nässe, in der Kälte. Nein, es ist schrecklich, auf den Strich gehen zu müssen. Das ist nicht wie im Salon, wo sie einem alles besorgt haben und wo man von vorne und von hinten bedient worden ist. Ach, das Puff ist das Schönste, was es gibt. Sie seufzt. Na, das ist gewesen. Wenigstens hat mich am Strich niemand gekannt, und das mit der Tonka Jibenice hat aufgehört. Der Präsident, in den Akten stöbernd: Für immer aufgehört? Tonka: Nein, nicht für immer. Die Menschen sind doch so schlecht. Sie trinkt. Einmal sitzen wir bei der Stara Pani, wo man frühmorgens die beste Kuttelflecksuppe bekommen hat. Der Löffel ist direkt darin gestanden, so dick war sie. Ich war mit einem besoffenen Balik da, mit dem ich mich schon den ganzen Abend herumgeschleppt habe und den ich noch kriegen wollte. Ein paar Flundern waren auch noch da, die noch nichts gefunden hatten. Und bei denen am Tisch war die Stotterbetka, die mich noch von der blauen Nudel gekannt hat. Das Aas hat ganz genau gewusst, dass ich schon stundenlang mit dem Wurzen herumgeschundert bin und macht trotzdem verliebte Augen auf ihn und fängt an, mit ihm zu sprechen. Na, ich lass mich doch nicht aus einem Geschäft herausschieben. Ich hab sie aufs Klosett hinausgerufen und hab ihr gesagt, das kannst du doch nicht machen. Da sagte sie, geh in den Hain, der Erdäpfelbauer interessiert mich ja gar nicht. Kaum haben wir uns wieder ins Lokal gesetzt, hat das Theater wieder angefangen. Nun wollte der Krenn wirklich mit ihr anbandeln, da hab ich ihr aber meine Meinung gesagt, wenn die Komödie nicht bald aufhört, du Kanal, du, so hau ich dir den Sessel ums Maul, dass dir die Zähne in Doppelreihen aus dem Hintern marschieren, du Drecksau. Kaum habe ich das gesagt, denken Sie sich, ist die Person schon ordinär geworden. Geh doch zu deinen Kundschaften ins Strafgericht, geh doch zu deinen Mördern. Und wie nun die anderen gefragt haben, was denn das heißen soll, wieso sie das sagen kann, da brüllt dieses schlampige Mistviech, das ist ja die Tonka Gibernice. Wenn einer gehängt wird, so wird sie von der Polizei zu ihm geführt, damit er noch eine Freude hat. Alle haben gelacht, aber mir ist ganz schwarz vor den Augen geworden, so eine Wut habe ich gekriegt. Ich bin aufgesprungen und habe sie 4 oder 5 Mal, aufgeregt auf den Tisch trommelnd, dass die Akten auf die Erde fallen, auf ihre Kokosnuss geschlagen, dass ihr gleich die Marmelade aus der Nase herausgekommen ist. Dann habe ich sie unter die Beine genommen und so hingehaut, dass die Rettungsstation sie hat abholen müssen. Das können Sie ja, auf die Erde zeigend, wo die Akten liegen, ganz leicht in den Akten finden. Seit der Zeit macht die Stotterbetka, dieses Heisel, einen großen Bogen, wenn sie mich sieht. Aber die Sache hat sich gleich herumgesprochen. Zuletzt war es mir auch schon ganz fuck. Und wenn mir einer beim Halanek 5 Stamperdelki Alasch zahlt, das ist die Taxe, wissen Sie, so kann er die ganze Geschichte von mir erzählt kriegen, wie ich beim Prokopek in der Zelle war, mit allen Einzelheiten. Vertraulich, auch wie er mich. Der Präsident, Sie unterbrechend, Antonia Havlova, wollen Sie mir noch eine Frage beantworten? Tonka, aber warum nicht? Meinetwegen 10. Sie sind ein so freundlicher, gemütlicher alter Paprika. Fragen Sie nur ruhig, was Sie interessiert. Der Präsident, Antonia Havlova, warum sind Sie denn damals zu dem Mörder Ferdinand Prokopek gegangen? Tonka, nachdenkend, das weiß ich eigentlich selber nicht. Der Präsident erhebt sich und läutet. Es wird dunkel, nur ein transparenter Schlüssel leuchtet, Orgelklang und Glockengetön. Ende von Abschnitt 34, gelesen von Klaus Missfeld.